Kapitel 2. Sprich mit mir. Auftakt. Aufgabe 1, Nummer 6. A. B. C. D. E. F. G. Frattenhumarak fissaklat. Saklat. Boah, Schmulliwara Rutsch. Ach, Plöbbel.